Erster danach war König Ahasveros nicht mehr wütend. Er dachte an Vasti. Er dachte, was sie getan hatte. Zweiter, die Diener des Königs sagten, sucht schöne junge Frauen für den König. Dritter, der König soll Männer in allen Ländern ernennen. Sie sollen schöne junge Frauen nach Susa bringen. Hegai ist der Aufseher der Frauen. Er soll auf sie aufpassen und sie vorbereiten. Vierter, das Mädchen, das dem König gefällt, soll Königin werden. Sie ersetzt Vasti. Der König fand die Idee gut. Er tat es. Fünfter, in Susa lebte ein Jude. Sein Name war Mardachai. Er war ein Sohn von Jair. Er war vom Stamm Benjamin. Sechster, er wurde aus Jerusalem weggebracht. König Nebukadnezar von Babel brachte ihn weg. König Jojachin von Juda war auch dabei. Siebter, Mardachai kümmerte sich um Hadassa, das ist Esther. Sie war die Tochter seines Onkels. Sie hatte keine Eltern mehr. Esther war sehr schön. Mardachai nahm sie als seine Tochter auf. Achter, der Befehl des Königs wurde bekannt. Viele Mädchen kamen nach Susa. Hegai passte auf sie auf. Esther kam auch in den Palast. Neunter, Hegai mochte Esther. Er war freundlich zu ihr. Er bereitete sie schnell vor. Er gab ihr gutes Essen und 7 Dienerinnen. Er brachte sie in die besten Zimmer. Zehnter, Esther sagte nicht, woher sie kam. Sie sagte nicht, zu welchem Volk sie gehörte. Mardachai hatte ihr gesagt, sie soll es nicht sagen. Elfter, Mardachai ging jeden Tag vor das Frauenhaus. Er wollte wissen, wie es Esther ging. Er wollte wissen, was mit ihr passierte. Zwölfter, jedes Mädchen musste zum König Ahasveros gehen. Das war nach 12 Monaten Vorbereitung. 6 Monate lang bekamen sie Öl. 6 Monate lang bekamen sie Parfüm. 13. Wenn ein Mädchen zum König ging, durfte sie alles mitnehmen, was sie wollte. Es kam aus dem Frauenhaus in den Palast. 14. Am Abend ging sie zum König. Am Morgen kam sie zurück. Sie kam in ein zweites Frauenhaus. Saasgaas passte auf sie auf. Sie durfte nicht wieder zum König, außer der König rief sie. 15. Dann war Esther an der Reihe. Sie sollte zum König gehen. Sie wollte nichts Besonderes. Nur was Hegai sagte. Alle Leute mochten Esther. 16. Esther wurde zum König Ahasveros in den Palast gebracht. Das war im 10. Monat, Tebet. Es war im 7. Jahr seiner Herrschaft. 17. Der König mochte Esther mehr als alle anderen Frauen. Er war sehr freundlich zu ihr. Er setzte eine Krone auf ihren Kopf. Er machte sie zur Königin. 18. Der König machte ein großes Fest. Alle seine wichtigen Männer und Diener kamen. Es war ein Fest für Esther. Er gab auch den Ländern Geschenke. 19. Mann brachte noch einmal junge Frauen zusammen. Mardachai saß am Tor des Königs. 20. Esther sagte nicht, woher sie kam. Sie sagte nicht, zu welchem Volk sie gehörte. Mardachai hatte ihr das gesagt. Esther hörte immer auf Mardachai. 21. In dieser Zeit saß Mardachai am Tor des Königs. 2 Diener des Königs waren wütend. Sie hießen Bigtan und Teres. Sie wollten König Ahasveros töten. 22. Mardachai erfuhr davon. Er sagte es Königin Esther. Esther sagte es dem König. Sie sagte, Mardachai hat es ihr gesagt. 23. Mann prüfte die Sache. Es war wahr. Beide Männer wurden gehängt. Man schrieb es in ein Buch für den König.